Liebe macht blind, Vaterliebe taub. Harry S. Truman, amerikanischer Präsident, liebte seine Tochter Margaret und er war hingerissen von ihrem Gesang. Die junge Frau versuchte sich als Konzert-, Funk- und Bühnensängerin, konnte aber die Tonart nicht halten. Truman, der Musikliebhaber war, überhörte das. Und so musste er am Nikolaustag im Jahr 1950 den Zeitungsverriss eines Konzertes mit ihr lesen. Es war der 6. Dezember 1950, noch früh am Morgen. Der alte Mann saß in seinem Büro. Er und seine Frau waren gestern im Konzert gewesen, zusammen mit dem britischen Premierminister, obwohl der sich zuerst bitten ließ. Der alte Mann liebte klassische Musik. Als kleiner Junge hatte er Konzertpianist werden wollen. Wie oft war er morgens um 5 schon aufgestanden, weil er vor der Schule noch Zeit zum Üben haben wollte. Und heute konnte er die Leute zum Schmunzeln bringen, wenn er sagte, für ihn hätten damals zwei Berufe offen gestanden: Pianist in einem Vorstadtbordell oder Präsident der Vereinigten Staaten. Nun also saß der Präsident in seinem Büro und ließ den gestrigen Abend Revue passieren. Das Konzert in der Constitution Hall, einem der größten Konzertsäle Washingtons. Das Programm: Lieder von Mozart und Schubert. Das Schönste aber war, dass an dem Abend seine Tochter Margaret auf der Bühne stand. Blond, gut aussehend und, wie er fand, musikalisch sehr begabt. Der Präsident war sehr stolz auf sie. Auf dem Schreibtisch lagen die Morgenzeitungen. Ganz oben die Washington Post. Ob sie wohl eine Kritik geschrieben hatten? Der alte Mann nahm die Zeitung und las: Miss Truman wirkt auf der Bühne sehr attraktiv. Auch ihre Stimme klingt recht angenehm. Allerdings kann sie mit ihr nicht gut umgehen. Meistens singt sie zu tief. Und gestern Abend hat sie das ganz besonders oft getan. Es ist sehr unangenehm, solche Dinge von jemandem schreiben zu müssen, der einen derart grundanständigen Eindruck macht. Aber Miss Truman singt nun schon seit 3 Jahren so, und wir sehen deshalb keine andere Möglichkeit, außer wir würden die Berichterstattung über ihre Konzerte einstellen. Der alte Mann saß wie vom Donner gerührt. Wie kann dieser Schmierfink Paul Hume es wagen, seine Tochter derart in den Schmutz zu ziehen? Ohne lang zu überlegen, griff der Präsident zum Notizblock mit dem Aufdruck des Weißen Hauses und fing an zu schreiben. »Ich habe gerade Ihre erbärmliche Kritik zum Konzert meiner Tochter gelesen. Mir scheint, Sie sind ein frustrierter, alter Mann, der selber gern erfolgreich wäre. Wenn Sie solchen Unfug schreiben, dann zeigt das nur, wie daneben Sie liegen und dass Sie viel zu sehr auf Ihre Magengeschwüre hören. Irgendwann werden Sie persönlich vor mir stehen. Dann werden Sie eine neue Nase brauchen und eine Menge Beefsteak, um Ihre blau geschlagenen Augen zu kühlen. Harry S. Truman.« Paul Hume staunte nicht schlecht, als er den Brief bekam. Sein Verleger sagte, der Präsident schreibe öfter solche Leserbriefe und er würde sowas aber nicht ins Blatt nehmen. Das erledigte dann die Konkurrenz. Die Washington News veröffentlichte Trumans Brief und tausende Leser schrieben an das Weiße Haus, ob ihr Präsident mitten im Koreakrieg nichts anderes zu tun habe, als sich über eine Musikkritik zu echauffieren. Truman hielt dagegen, er habe den Brief nicht als Präsident geschrieben, sondern als liebender Vater. Und als der Kritiker und der Präsident einander Jahre später tatsächlich trafen, da war kein Beefsteak mehr nötig. Truman spielte Hume was auf dem Klavier vor, Hume sagte freundliche Worte dazu, Trumans Gattin lobte seine Artikel und so sind aus dem Präsidenten und dem Musikkritiker letztlich doch noch gute Freunde geworden.